Hi guys. Hallo Leute. We are getting ready, can you tell? Wir sind am uns vorbereiten, könnt ihr das sehen? You don't know what happened. Inmitten vom Umherrennen. Ja, ihr wisst nicht, was heute alles passiert ist. Wo sind all diese Leute? Ich kann euch sagen, ich muss aufpassen, dass ich nicht weine. Todos nós. Do you know where we are? Sabe onde nós estamos? Und wisst ihr, wo wir sind? Just arrived in Natal. A gente acabou de chegar. Wir sind gerade in Natal angekommen. Nós temos o nosso... Wo wir unser erstes Waisenhaus haben. Yeah. Nós vamos passar quatro... Wir werden hier 4 Tage verbringen. A gente acabou de chegar. Wir sind jetzt gerade angekommen vom Flughafen. We are in a house that we have just finished building. E agora a gente está... Und wir sind jetzt gerade in einem Haus, das wir gerade fertiggestellt haben. Und es hat noch nichts da, außer einem Bett für uns. Aber ich bin so tief berührt, was Gott alles getan hat. All the destroyed children in Brazil, and I just cried and cried and cried. 5 Jahre atrás, vor 5 Jahren habe ich diese zerstörten Kinder in Brasilien gesehen und habe einfach geweint und geweint. No money. Eu não tinha dinheiro. Ich hatte kein Geld. Mas eu tinha um coração. Ich hatte ein zerbrochenes Herz. E eu chorava e chorava. Ich habe geweint und geweint. Eu tinha fé. Und ich hatte Glauben. Eu disse pra Debbie. Und ich habe Debbie gesagt, reality of the children in Brazil. Vamos mudar a realidade. Lasst uns diese Realität von Kindern in Brasilien verändern. Yes. Em 5 anos. In 5 Jahre. For any money, sem ter pedido de... Ohne dass wir irgendjemanden für Geld gefragt haben. Ultimately 50 people employed full time. Hoje nós temos haben wir jetzt schon ungefähr 50 Leute, die Vollzeit angestellt sind. Last 5 years God has provided maybe close to 2 million euros. In den letzten 5 Jahren hat uns Gott mit ungefähr 2 Millionen Euro versorgt. San Luis, we are building an orphanage. Yes, right now. Und jetzt sind wir gerade in San Luis an einem Waisenhaus bauen. Und wir hoffen, dass wir es bald eröffnen können, aber wir sind am Bauen. Porque a construção já está acontecendo. But here, a year ago, there was nothing. Now we're in this amazing house. Aber vor einem Jahr war hier noch gar nichts. Und jetzt sind wir da in diesem wunderbaren Haus. He was very touched. Und als Daniel das gesehen hatte, war er sehr berührt. It's the story. He's been to the orphanage. Weil er kennt die Geschichte und er hat das Waisenhaus auch schon besucht. I mean, this is a big house. Right behind us, we built another house. Right on this side, we bought 1,600 square meters where we're building more houses. Und jetzt sind wir in einem neuen Haus. Daneben hat es ein anderes Haus. Hinter uns haben wir auch noch Land gekauft von 1,600 Quadratmeter, wo wir auch noch ein Haus bauen. This land that we bought, there is another land that we already bought that we're building an office. Und hinter diesem Land, wo wir gekauft haben, haben wir noch ein anderes Land gekauft, um noch die Büros zu bauen. Unbelievable what Jesus has done in years. Es ist unglaublich, was Jesus in nur ein paar Jahren schon alles gemacht hat. Many times I think I want to give up everything I do and just come here and live with these children. Und viele Male denke ich, ah, ich möchte alles aufgeben, was ich mache und einfach hier leben mit diesen Kindern. You allow me to give up, just stop doing everything. I will move inside of the orphanage and live with the children. Und ich sage oft dem Herrn, wenn du mir erlaubst, alles aufzugeben, dann komme ich hierher und lebe mit diesen Kindern in diesem Waisenhaus. Morar lá junto com as crianças eu faria. I've done many things in my life. I'm 59 years old. Ich habe schon so viel in meinem Leben gemacht. Ich bin 59 Jahre alt. I've done so many things. Ich habe schon so viele Dinge gemacht. I think one of the most beautiful things I've ever done is to save these children. Aber ich denke, etwas vom Wunderschönsten, was ich je gemacht habe, ist, diese Kinder von der Straße zu retten. Und das ist etwas von meinen größten Leidenschaften. Here to Natal and I see what God is doing. I'm so und jedes Mal, wenn ich hier nach Natal komme und sehe, was Gott tut, da bin ich so berührt. Und diese Träume werden wahr. Ich werde 100 Waisenhäuser in Brasilien eröffnen. Und Gott sendet uns die richtigen Leute. So Und so, wir sind gerade hier angekommen und deshalb bin ich so emotional. Und ich bin so dankbar. Und die Kinder gehen schon ins Bett im Waisenhaus. Morgen werden wir dort sein. Und leider kann ich keine Fotos und Videos machen und diese hier veröffentlichen. Weil vom brasilianischen Gesetz aus ist das verboten. Ich kann Fotos und Videos machen, aber ich kann keine Gesichter zeigen. Aber die nächsten 3 Tage werden wir in diesem Waisenhaus sein und das wird wunderbar werden. Und Clayton ist auch schon da. Und sobald dieses Live da fertig ist, werden wir gehen und ihm zum Nachtessen nehmen. Und er wird dann in diesem Haus mit uns bleiben. Daniel und Vinicius sind auch da. Also, lass uns weiterreden. People hurt, people heal, people heal people. Verletzte Leute verletzen Leute und geheilte Leute heilen Leute. Gestern haben wir davon geredet, dass jeder im Leben verletzt wird und jeder verletzt mal die anderen. And we talked about that we have to take responsibility for the wounds that we carry. Und wir reden auch darüber, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für die Wunden, die wir haben. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Here is the thing that we really have to understand. Aber wisst ihr, da ist das, was wir wirklich verstehen müssen. You cannot find freedom from your emotional pain unless you learn to get it through Jesus. Dass du keine Freiheit von deinen emotionalen Wunden erhalten kannst, außer du gehst durch Jesus. This is what many people try to resolve. Und das ist, was viele Leute sonst zu lösen versuchen. Und was passiert? Helmut Kirschbaumer, oh mein Gott. Hallo, lieber Helmut. Ja, du musst Englisch lernen. Helmut, I've known since I was a little child. Helmut kenne ich, seit ich ein kleines Kind bin. A boy, we were in the same church together. Wir waren in der gleichen Gemeinde und wir waren Kinder. Ich grüße nach Österreich. Ja, du musst Englisch lernen. Ich sagte Helmut, Gott ist außergewöhnliche Dinge dabei zu tun. Letztes Jahr habe ich über 100 Leute getauft. Der Herr tut Gewaltiges. God is doing incredible things in this world, people. Gott ist so am wunderbare Dinge in dieser Welt am tun, Leute. For the greatest thing that you've ever seen. Bereitet euch vor für das Größte, was ihr je gesehen habt. So here is what's going to happen. Und da ist was passiert. Because all of us have been wounded in our hearts. Jeder von uns wurde in seinem Herz verletzt. Unless we understand that if we don't get healed, we will wound people. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir nicht geheilt werden, dann werden wir andere Leute auch wieder verletzen. So the abused will always become the abused. Und der missbraucht wurde, wird immer wieder missbrauchen. He understands that there is healing. Außer er versteht, dass es da Heilung gibt. The thing is not how much wounded you have got. Und es geht nicht darum, wie viele Verletzungen du schon hast. In reality, weil eigentlich our very wounds can become the very things that God uses. Unsere eigenen Wunden kann das werden, wo Gott eigentlich gebrauchen möchte. And this, you're not gonna cry anymore about your wounds. Und wenn du das verstehst, dann wirst du nicht mehr über deine Wunden weinen. I want to give you an important key. Und ich möchte dir einen wichtigen Schlüssel geben. First of all, face your own woundedness. Du musst deine eigenen Verletzungen konfrontieren. And you must take responsibility. Und Verantwortung dafür übernehmen. Yes, I'm in Natal. Ja, ich bin in Natal. And I'm going to preach to on Thursday at a meeting here in Natal. Und ich werde am Donnerstag an einem Treffen hier predigen. Famous stories la interest. But anyhow, so we take responsibility. Aber ja, wir übernehmen Verantwortung. God, I allowed my heart to get wounded. Und wir sagen Gott, ich habe erlaubt, dass mein Herz verletzt wird. Dizemos Deus, eu permiti que meu coração fosse machucado. We don't take responsibility for what other people did to us. Wir übernehmen keine Verantwortung für was andere Leute uns angetan haben. Nein, nein, nein. We must take responsibility that we have allowed what other people did to us to cause wound inside of our heart. Aber wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass das, was andere Leute uns angetan haben, uns so verletzt hat. Jesus had every opportunity to get wounded. Jesus hatte ganz viele Möglichkeiten, verletzt zu werden. But he didn't allow it to go into. Aber er hat nicht erlaubt, dass das sein Herz so trifft. So that's the decision we have to make. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. If we get wounded, wenn wir verletzt werden, yes, here is what's gonna happen. Dann ist das, was passiert. It's a very clear program. Es ist immer ein ganz klarer Verlauf, der da vor sich geht, der sich nie verändert. People do things, people say things that cause pain. Erstens, Leute tun Dinge oder machen Dinge, die Schmerzen bereiten. Many times they might even do things that are not even wrong, but they cause pain because of your reaction and your response. Und viele Male tun sie Dinge, die eigentlich gar nicht mal schlecht sind, aber sie bereiten dir Schmerzen wegen deiner Reaktion. I can walk in the room. Zum Beispiel, ich kann in ein Zimmer reinkommen. Let's imagine, I walk into here tonight with Daniel. Also lasst uns vorstellen, ich komme hier mit Daniel hierher. Friends here. Und da hat es ein paar Freunde. And these friends greatly appreciate and embrace and hug Daniel and tell him how happy they are to see him. Und diese Freunde, die sind so begeistert, den Daniel zu sehen und sagen ihm, wie glücklich sie sind, dass er da ist. Por terem visto Daniel, but they don't even greet. Aber sie sagen mir nicht mal hallo. What happened? Was ist passiert? Immediately there is the potential for my heart to become very wounded. Da ist die Möglichkeit, dass mein Herz sehr verletzt ist. Well, they ignored me. Wow, sie haben mich ignoriert. Hurt me. Sie haben mich verletzt. What do they have against me? Was haben sie gegen mich? Why do they love him more than me? Weil, wieso lieben sie ihn mehr als mich? See, I don't know why they did what they did. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wieso sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. They hadn't seen him in such a long time and they're just so excited. Vielleicht haben sie ihn schon seit so langem nicht gesehen und haben sich einfach so gefreut. Could even see that they didn't even perceive me. Es könnte sogar sein, dass sie mich gar nicht wahrgenommen haben. That is the moment when I need to close my heart to wound. Und das ist der Moment, wo ich mein Herz für die Verletzung schließen muss. Causes incredibly deep pain. Und etwas zu bewerten und zu richten macht, dass es uns einen tiefen Schmerz bereitet. Radical transformation. Und wisst ihr, als ich das verstanden habe, dann war das eine radikale Veränderung. Und was ist etwas bewerten oder richten? Etwas zu richten bedeutet, man glaubt zu wissen, wieso die Leute das tun, was sie tun. Julgamento significa que você presumir o porquê que alguém fez algo com você. You know, when the Lord showed this to me, I don't know, 15 years ago, maybe? Und wisst ihr, als der Herr mir das gezeigt hat, vor ungefähr 15 Jahren, I made this radical decision. Da habe ich diese radikale Entscheidung getroffen. Judgment is going to be deleted from. Ich werde das Richten und Bewerten aus meinem Leben eliminieren. Look, here is how it works. First, und schaut, so funktioniert es. Ist ganz einfach. If I think I know why people did what they do, that's when I judge. Wenn ich glaube zu wissen, wieso die Leute tun, was sie tun, das ist, wenn ich richte, eine Bewertung abgebe. The moment I do this, this pain enters. Und wenn ich mich so verhalte, dann kommt diesen Schmerz in mein Herz. Also ich komme in dieses Zimmer. They gladly embrace him, they ignore. Und sie begrüßen den Daniel so freudig und mich ignorieren sie. Kumprimentum Daniel und mich ignorieren. That moment I make a choice. Und in diesem Moment treffe ich ja in meinem Herz eine Entscheidung. Meine Schule. They love him more than. Sie lieben ihn mehr als mich. Aber wie weiß ich das? So I now make a judgment that I know why they greeted him happily and did not greet me happily. That's it. Das heißt, ich habe eine Bewertung abgegeben, wieso sie ihn freudig begrüßt haben und mich ignoriert haben. Das ist richten. So ein Julgamento. That moment your heart gets. Und in diesem Moment verletzt sich sein Herz. Do I have to? Also was muss ich tun? Eu tenho que fazer. I have to do what the Bible says. Guard your. Ich muss das machen, was die Bibel sagt, wir sollen machen. Das Herz bewahren. I feel this sense of judgment. Also im Moment, wo ich fühle, wie ich da diese Bewertung abgebe, dann sage ich das. They didn't greet. Sie haben mich nicht begrüßt. They greeted him. Sie haben ihn freudig begrüßt. De uma forma feliz. I do not know why they acted like this towards. Aber ich weiß nicht, wieso sie mich so behandelt haben. Ich habe keine Idee, ich weiß es nicht. Sie haben es nicht klar ausgedrückt und deshalb kann ich es nicht wissen. Aber deshalb werde ich auch keine Bewertung abgeben. Und im Moment, wo du übst, dich so zu verhalten, dann wird auch der Schmerz verschwinden in deinem Leben. Und als ich das verstanden habe, da habe ich es mir so viel Schmerz erspart. So viel Schmerz. So I will tell people. Und so werde ich Leute sagen, oder ich sage Leute. Yes, that's what ja, das haben sie gemacht. I don't know. Aber ich habe keine Ahnung, wieso. I don't want to know. Und ich will auch nicht wissen, wieso. I will not make it. Und ich werde da nicht richten. It doesn't. Und auf einmal schmerzt es nicht mehr. So what happens when we do make it? Also was passiert, wenn wir da eine Bewertung abgeben? pain enters your heart. Da kommt dieser Schmerz und dringt ins Herz rein. Und das ist das Erste. If you ignore this pain, wenn du diesen Schmerz ignorierst und dich nicht darum tust und es nicht dem Herrn hingibst, was passiert dann? Das nächste, was du machen wirst, nachdem du da gerichtet hast, du wirst Anstoß nehmen. Now you carry offense. Und jetzt hast du da diesen Anstoß in deinem Herzen. Offense is a killer. Und Anstoß bringt um. Offense even destroys faith. Und Anstoß bringt sogar den Glauben um. Look what the Bible tells. Und schau, was die Bibel sagt in Matthäus. He was surprised at the unbelief of the people in Nazareth. Es besagt, dass Jesus überrascht war an dem Unglauben der Leute in Nazareth. The Bible says that Jesus could not do many miracles in Nazareth because of their unbelief. Und die Bibel sagt, dass Jesus nicht viele Wunder in Nazareth tun konnte wegen ihrem Unglauben. Why were they so full of unbelief? Wieso waren sie so voller Unglauben? Und der Kontext sagt uns dies. They were offended. Sie haben Anstoß genommen an Jesus. Und sie haben gesagt, erkennen wir ihn nicht? Ist er nicht der Sohn von Josef und Maria? Und wir kennen doch seine Geschwister? Und die Bibel sagt, dass sie Anstoß genommen haben. Das bedeutet, dass sogar Anstoß Unglauben erlaubt, in dein Herz zu kommen. Und nachdem du gerichtet hast, da kommt dieser Schmerz rein. Und wenn du diesen Schmerz ignorierst, dann kommt der Anstoß in dein Herz. Aber wenn du diesen Anstoß ignorierst und er einfach in deinem Herzen bleibt, was passiert nach dem Anstoß nehmen? Das nächste, was passieren wird, nachdem du Anstoß genommen hast, ist ganz einfach und klar. Du wirst bitter werden. Der Anstoß wird sich in eine Bitterkeit umwandeln, die einfach übel riecht. Und das ist etwas, was eigentlich Angst macht, oder? Muito assustador. Der Wind pustet ins Mikrofon. Ah, muss ich? Ah, jemand hat hier gesagt, der Wind bläst ins Mikrofon im Live, muito im Chat geschrieben. Por conta do vento, gente? Can you guys, is it really bad? Ist es sehr schlimm? Ist der Ton so schlecht? Or can you hear the sound? Or is it just... Oder könnt ihr den Ton gut hören und ist nur ab und zu? Somebody said that there is a wind. Ja, weil da hat jemand gesagt, dass das da Wind hat, der im Mikrofon Lärme macht. Okay, wir sind gerade in Natal angekommen. Es ist sehr heiß hier. So all the doors and windows are open, and of course there's a... Und deshalb sind alle Türen und Fenster offen und es hat einen kleinen Wind. Okay. So you just have... Aber ihr müsst halt mit diesem Wind leben. Barulho, gente, desculpa. We already have died because... Aber wir sind schon gestorben, weil es so heiß ist hier. So heiß hier. Tá bem quente. So, also hier ist was passiert. Olha o que acontece. Now you offended. Jetzt hast du Anstoß genommen und bist bitter geworden. Bitterness has a twin brother. Und Bitterkeit hat einen Zwillingsbruder. Hast du das gewusst? Nein? He doesn't know the twin brother. Er kennt den Zwillingsbruder der Bitterkeit nicht. Brother of bitterness is self. Aber der Zwillingsbruder der Bitterkeit ist Selbstmitleid. Auto-commiseração. Self. Oh, Daniel is a smart. Ah, Daniel ist ein clever Junge, hätte etwas übers Mikrofon getan, dass da nicht mehr der Wind so reinbläst. Okay. So the twin brother of bitterness is self. Also der Zwillingsbruder der Bitterkeit ist Selbstmitleid. Amargura é auto-commiseração. You know what the self-pity is one of the biggest stench in the spiritual world. Und wisst ihr, Selbstmitleid in der geistlichen Welt riecht wirklich übel. Piores do mundo espiritual. I told you. I don't know if I told you or if I said it in my mentor. Und ich weiß nicht mehr, ob ich es euch schon gesagt habe oder in der Mentorengruppe. Our life actually has fragrance that emanate in the spiritual. Aber unsere Leben haben wie ein Duft, der sich in der geistlichen Welt widerspiegelt. So once our heart becomes bitter, we will get into self-pity. Those two are contrary. Also wenn unsere Herzen bitter werden, dann werden wir in Selbstmitleid verfallen. Diese zwei sind wie verbunden, connected. Estão conectados. I had this this experience with God many, many years. Und wisst ihr, vor vielen Jahren hatte ich eine Erfahrung mit Gott. Where, I don't remember how long, 40 years ago, where my senses were awakened for a time to actually see and smell and feel the spiritual world. Wo meine Sinne wie erwacht waren für den geistlichen Geruch sozusagen. Sentir, ouvir, cheirar no mundo espiritual. Somebody's asking Portuguese, what is self-pity? Autocomiseração. Okay, self-pity is like... Und jemand fragt in Portugiesisch, was Selbstmitleid ist. Oh, das heißt, du tust dir selbst leid. Tadinho, você fica sentindo dó de si mesmo o tempo inteiro. Alle hassen mich. Life is worse than everybody else. Und ich bin schlimmer als alle anderen. Ich bin ein Opfer. Alles ist so schwierig. Wieso liebt mich niemand? Oh, ich bin so ein Arme. Oh, kann niemand sehen, wie sehr ich leide und wie ich arm bin? Und das ist Selbstmitleid. Anyhow, decades ago when God put me through the spirit of time where all my senses were alert to the spirit. Aber ja, vor einigen Jahrzehnten, als mich Gott da durch diese Zeit durchgebracht hat, wo meine geistigen Sinne so geöffnet waren. Very interesting. Und das war sehr interessant für mich. It was actually very hard to live. Und es war sehr schwierig, damit zu leben. Yeah. But the Lord said to me, I have to put you through this to teach you how to live and handle the live with and handle the prophetic. Aber der Herr hat mir gesagt, ich möchte dich lehren, mit deiner prophetischen Gabe umzugehen. Du brauchst diese Erkenntnis. Lidar com o profético de uma forma melhor. It was a very hard. Und das war eine sehr schwierige Zeit. I would walk in the room and I would feel, see and smell everything. Ich würde zum Beispiel in einen Raum hineinkommen und ich habe alles gerochen und gefühlt und geschmeckt, alles. I would know details of everybody's life that I didn't even want to know. Ich wusste die Details von allen Leben, Details, die ich nicht mal wissen wollte. Everybody's emotions. Ich habe alle Gefühle von allen Leuten gespürt. Das war sehr verrückt. I do not remember anything that stinks more in the spiritual world than self. Und ich kann mich an nichts erinnern, das schlechter gerochen hat als das als Person mit Selbstmitleid. Once I understood, und als ich das mal verstanden habe, said I will never have self-pity in my life. Never, never, never. Da habe ich mir selber gesagt, ich werde nie in meinem Leben dieses Gefühl der Selbstmitleid zulassen. Get into bitterness and have the twin brother in your life self. Weil wenn du mal in die Bitterkeit reinkommst und diesen Zwillingsbruder des Selbstmitleides in deinem Leben hast, da ist was passiert. This self-pity is like a spiral. It sucks you down, down, down, down, down. Dieses Selbstmitleid ist wie eine Spirale, die dich runtersaugt. Pra baixo, pra baixo. And the more you continue to give into this, the more you are sucked into this deep pit. Und je mehr du dich da reingibst, umso mehr wirst du da die Spirale runtergewirbelt. Und dann bist du gefangen. Und ich habe mich entschieden, dass Bitterkeit und Selbstmitleid keinen Platz in meinem Leben haben. Und wisst ihr? Ja. Fabiana Cotti, you love truth, you love this message. Mm-hmm. Hey Fabiana, da, danke. Many years ago. Also viele Jahre zurück. Yesterday, when I went to this very, very difficult time. Ja, wie ich euch gestern erzählt habe, als ich durch diesen sehr schwierigen Moment ging, da war ich einen Freund besuchen. Friend said, und dieser Freund hat gesagt, Reinhard, du bist bitter. Psch. You know, the problem is, I was not only bitter, I had the twin brother in my life, self-pity. Und wisst ihr, das Problem war, ich war nicht nur bitter, sondern ich hatte auch einen Zwillingsbruder in meinem Leben, der des Selbstmitleides. And if you have self-pity, you don't want to hear the words that you are bitter. Und wenn du Selbstmitleid in deinem Leben hast, dann willst du nicht hören, dass du Bitterkeit in deinem Leben hast. Und wisst ihr, wieso? Because you feel so sorry for yourself, you want everybody else to feel sorry for you. Weil du dir ja selbst so leid tust, dass du auch möchtest, dass du allen anderen leid tust. The worst thing that anybody can do is give pity to somebody who is in self-pity. Aber das Schlimmste, was man tun kann, ist Mitleid demjenigen geben, der in Selbstmitleid sich wälzt. You're not helping this person, in fact, you are helping to destroy. Weil du hilfst dieser Person nicht, sondern du hilfst nur, diese Person noch ganz zu zerstören. Also ich werde euch erzählen, wie ich da rauskam. Aber wenn du weiter dich in diesem Selbstmitleid wälzt und nicht die Entscheidung triffst, da rauszukommen, was wird passieren? After this, the next progression, the next step will be, is you will have the desire for revenge. Der nächste Schritt, wenn du da nicht rauskommen willst, ist, dass du dich rächen willst. Suddenly you will be entertaining thoughts. How can I get them back? Und auf einmal wirst du Gedanken wie, wie kann ich das zurückzahlen, unterhalten. Posso pagar de volta? Como que eu posso ter uma vingança aqui? They've done so evil things to me. How can I make them pay for it? Sie haben so schreckliche Dinge gegen mich getan. Wie kann ich das ihnen heimzahlen? And as you continue to entertain these thoughts, you will try to find ways to hurt these people and make them pay for it. Yep. Und wenn du dich dann weiter in das reinsteigerst, dann wirst du dir überlegen, wie du diese Leute bezahlen lassen kannst und ihnen auch den gleichen Schmerz zufügen. Right there and get out of it, you will actually take revenge and the time will come and you will do some stupid stuff. Und wenn du nicht weise genug bist, sofort da aufzuhören und da rauszukommen, dann wird die Zeit kommen, wo du wirklich Rache nehmen wirst und blöde Sachen machen wirst. Und dann wirst du Rache nehmen. So, here's what I want you to understand. Und das ist, was ich möchte, dass du verstehst. Understand that if you live with wounds, you are going to wound people. There is no option. Wenn du nicht verstehst, dass wenn du mit Wunden lebst, du andere Leute verletzen wirst, das ist keine Option. Das passiert einfach. If you understand tonight, aber wenn du heute Abend verstehst, if you can become healed, dass wenn du heil werden kannst, dann wirst du auch eine Person werden, die andere heilen kann. Und dann wirst du eine Person werden, die Heilung, Befreiung in andere Leben bringen kann. Hör zu. Als ich im 2001 durch diese schreckliche Zeit ging, wo ich mich umbringen wollte und ich keine Zukunft und Hoffnung mehr hatte, und ich zornig war, verletzt war, bitter war und ich selbst in Selbstmitleid war, the Lord said this to me. Da hat der Herr mir gesagt, er sagte mir, Reinhard, if you will overcome this, wenn du das überwindest, if you will overcome this, wenn du das überwindest, I will use you, dann werde ich dich gebrauchen, of people free from the prison of offense and bitterness. Wenn du das überwindest, dann werde ich dich gebrauchen, um Millionen von Leuten freizusetzen von dem Gefängnis der Bitterkeit und des Selbstmitleids. Army that will conquer millions of lives for my glory. Und ich werde diese Leute in eine Armee zusammenzusetzen, um so viele Leute für meine Herrlichkeit zu gewinnen. Und was passiert? So I cannot bring healing to others. Als eine geheilte Person kann ich jetzt Heilung anderen bringen. Als eine Person, die versteht, was es bedeutet, so tief verletzt zu sein, aber geheilt worden ist, kann ich anderen Heilung bringen. Out of the prison of bitterness and offense, and they can become an army who will bring you the last great harvest. Und ich kann die Leute befreien aus diesem Gefängnis von Bitterkeit und Selbstmitleid und sie werden gebraucht werden für diese letzte große Ernte. Also was passiert? That already were infected. Meine Wunden, die schon infiziert waren, die sind geheilt worden. They have turned into scars. Sie sind zu Narben geworden. Now they are used to set people free from the prison of bitterness and the. Und jetzt können sie gebraucht werden, um Leute aus diesem Gefängnis der Bitterkeit und Selbstmitleides zu befreien. Ja, nimm das, Teufel. That's a smack in the face of the devil. Das ist dem Teufel ein Schlag ins Gesicht. So, how do we get out? Also, wie kommen wir da raus? That's a very important question. Das ist eine sehr wichtige Frage. Number one, always take responsibility. Erstens, immer übernehme Verantwortung. Vergiss das nie. You are not a victim. Du bist kein Opfer. You're not responsible and you cannot control what people do to you. Du bist nicht verantwortlich für was andere Leute dir antun und du kannst es nicht kontrollieren. But you are responsible for how you respond to it. Aber du bist verantwortlich dafür, wie du darauf antwortest. You are responsible for what you do with the pain that other people cause. Du bist verantwortlich dafür, was du mit diesem Schmerz tust, die anderen Leute dir zufügen. Bring es ans Kreuz. Akzeptiere die Verantwortung dafür. That's the very first step. Das ist der erste Schritt. Second step. Und der zweite Schritt is release all judgment. Und der zweite Schritt ist, lass alle Beurteilung los oder richten los. Anotando. Primeiro um, para número um, control how we act. Yes, we can control. Ja, jemand schreibt, können wir kontrollieren, wie wir reagieren? Ja, wir können. We are not victims. God gave us free will. Wir sind keine Opfer. Gott gab uns einen freien Willen. If you keep believing that you don't have control over your actions, you will be stuck forever. Wenn du immer noch glaubst, dass du keine Kontrolle über deine Reaktion hast, dann wirst du für immer feststecken. Take responsibility. Und das ist der erste Schritt. Übernehme Verantwortung. The second step. Und der zweite Schritt. Let go of every judgment. Lass alle Bewertung und Verurteilung los. Let go of judgment. Und wie können wir diese Bewertung als Richten loslassen? Like this. Du kannst es ganz praktisch machen, und zwar so. We say, God, wir sagen Gott. Ich habe diese Person gerichtet. Ich habe meine Mutter und meinen Vater gerichtet. Ich habe meinen Ehemann gerichtet. Meine Frau. Ich habe gedacht, dass ich weiß, wieso sie das gemacht haben, aber das ist eine Bewertung abgeben. Zum Beispiel. Ich kann euch ein praktisches Beispiel aus meinem Leben geben. My father has raised me wrong. Mein Vater hat mich falsch aufgezogen. Das ist ganz klar. Und das ist ganz klar. Er hat mich falsch aufgezogen. Das war nicht richtig, wie er es gemacht hat. Er hat mich sehr grob, sehr hart angefasst. Er hat mich so oft geschlagen, auf eine Art und Weise, wie man nie ein Kind verletzen sollte. Das ist eine Realität. Und das hat mich sehr, sehr verletzt. Also was ist die Beurteilung? Die Beurteilung ist, mein Vater war ein gemeiner Kerl, deshalb hat er mich so geschlagen. Und das ist ein Richten, eine Beurteilung. Ich kann nicht richten oder bewerten, wieso er mich geschlagen hat. So was tue ich. Ich sage, judgment. I assume to know why my father beat me. That's very wrong. I'm very sorry for me judging and I receive your forgiveness. Ich sage, Gott, es tut mir leid, dass ich gerichtet habe und angenommen habe, dass ich weiß, wieso mein Vater es gemacht hat. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Errado, eu vou abrir mão desse julgamento. I cannot look into the heart of anybody. Weil ich kann ja nicht ins Herz von irgendjemandem sehen. Paulus sagt im Korinther. Do not judge anything before the time. Richte nichts vor seiner Zeit. Schau, was Paulus sagt. Richte nichts vor seiner Zeit und dann erklärt er, was es bedeutet. Er sagt, wenn er, der gerechte Richter, Jesus Christus, kommen wird, dann wird er die Motivationen des Herzens richten. Seht, ich weiß, dass mein Vater mich verprügelt hat. My father beat me way, way, way wrong and terrible. Und ich weiß, dass mein Vater mich auf eine Art und Weise verprügelt hat, die einfach nicht richtig ist. Und das Problem war, als ich gerichtet habe, wieso mein Vater das gemacht hat. That's what caused this huge deep pain. Das hat diesen tiefen Schmerz in meinem Herzen verursacht. God knows the motives of that. Und die Bibel sagt, nur Gott kennt die Motivationen des Herzens. Aber ich habe gedacht, dass ich es weiß. Once I let this judgment go and released it. Aber als ich einmal dieses Richten losließ, diese Bewertung und es freisetzte, das war dann der zweite Schritt. Before take responsibility, second, let go of the judgment. Zuerst einmal diese Verantwortung übernehmen und zweitens die Bewertung loslassen, das Urteil loslassen. Und stell dir vor, einfach stell dir vor, father, my father comes to me, dass der mein Vater zu mir kommt to me, und er mir erklärt, Reinhard, I love you so deeply. Ich habe dich so sehr geliebt, so tief geliebt. But the religious system that I was in has taught me that this is how I must discipline. Aber das religiöse System, wo wir ein Teil davon, hat mir gesagt, dass ich dich so erziehen soll. All of my heart that this is pleasing to God. Und ich dachte mit meinem ganzen Herzen, dass das Gott gefällt, wenn ich dich so erziehe. Und auf einmal ist alles ganz anders, sieht alles ganz anders aus. Why people do what they do. Aber wir denken zu wissen, wieso die Leute tun, was sie tun. Und schaut, ich bin nicht verantwortlich für was er getan hat, aber ich bin verantwortlich, ihn zu richten. Er hat das gemacht, weil er so hart ist. He was mean. Er hat es gemacht, weil er so gemein ist. And if my grandfather abused my father and that's why he continued the abuse. What happened? Was wäre, wenn mein Großvater meinen Vater so verprügelt hat und mein Vater hat einfach weitergemacht? There are so many things that could have been going on in the heart of my father that nobody knows and maybe nobody will ever know. Schau, da gibt es so viele Dinge, die im Herz meines Vaters vorgehen hätten können und niemand weiß es. Please trust me. Und bitte glaub mir. Once you let go of the judgment, this pain loses its sting. Wenn ihr mal dieses Urteil, diese Bewertung loslässt, dann verliert der Schmerz seine Macht. So that's the second step. Und das ist der zweite Schritt. Repent from your judgment. Kehre um von deiner Beurteilung. It go. Lass es gehen. I'm so sorry. Sag, Herr, es tut mir so leid. Flavio. Hey, Flavio. Hey, komm her. Vem para abrigo amanhã. Amanhã você está no abrigo, Flávio. Tá bom, você está no abrigo. Eu tenho um presente para você. Ich habe ein Geschenk für dich, Flávio. I brought you a present. Flávio te trouxe um presente. Ich habe ein Geschenk für dich. I brought you one of my favorite things. Ich habe dir etwas gebracht, was mir am liebsten ist, was man in Brasilien nicht kaufen kann. From Europe. Ich habe es von Europa für dich gebracht. Und Daniel weiß was. It's one of my favorite things and one of my greatest weaknesses. Es ist etwas, was ich am liebsten habe und einer meiner größten Schwäche. My love. Und es nennt sich My Love. Mon chéri. Mon chéri. You know that little chocolate? Wisst ihr diese kleine Schokolade, der drin ein Likör hat und eine Kirsche. Und ich habe dir eine ganze Schachtel gebracht. I love das ist, wie sehr ich dich liebe. Und Daniel weiß, wie kostbar diese Schokolade für mich ist. Also ich habe dir eine ganze Schachtel gebracht für dich. So, let go of the judgment. Also lass diese Beurteilung los. And release. Kehre um und setze sie frei. Next thing you have to do. Und dann das Nächste, was du tun musst, you have to forgive. Du musst vergeben. Now, all right, I have forgiven, but I can't forget it. Ja, Reinhard, ich habe ja vergeben, aber ich kann es nicht vergessen. Well, we don't understand what forgiveness is. Ja, wir wissen nicht wirklich, was Vergebung ist. Das ist einer unserer großen Probleme. For to forgive is aphiemi. Das griechische Wort Vergebung ist aphiemi. Und da ist, was es bedeutet. In the Hebrew culture, in der hebräischen Kultur, when a husband divorced his wife, wenn eine Frau sich schied von seiner Frau, write a letter of divorce. Dann musste er einen Scheidungsbrief schreiben. Und er musste es dann der Frau geben und er konnte sie fortsenden. According to their law, according to their, to their culture, und zu ihrer Kultur, ihren Gesetzen, this woman was never allowed to come back again to that man. War es dann dieser Frau nie mehr erlaubt, zu diesem Mann zurückzukehren? Julie, komm, was sie kann essen. Hey, Julie, komm. Nice. Schokolade essen. Eu quero porque eu amo esse chocolate. Isso mesmo, Júlio. Não existe no Brasil. Se você quiser, tem que viajar para a Europa, para pecar. Tem que se conectar com ele, ele rouba de mim e ele vai te dar. Eu basicamente. É um processo bem simples. Okay, so here we go. Nossa, me quem vai? Você está ousado aqui. Ah, na EBS, a gente na vai EBS, te dar. É verdade. So, here's what it means. Also, da ist, was es bedeutet, dieses Wort. This woman the letter. Also dieser Mann gab der Frau den Brief said, und er sagte, go away. Geh fort. You are never allowed to come back to me. Und du darfst nie mehr zurückkommen zu mir. That same Greek word was used to forgive. Yes. Und dieses gleiche griechische Wort wurde gebraucht für Vergebung. Para perdoar. So, to forgive according to the Bible means to send away what people have done against you and never let it come back. That's forgiveness. Also die biblische Bedeutung von Vergebung heißt es wegschicken und dass es nie mehr zurückkommen darf. Das ist in der Bibel Vergebung. Colossians says this. Und im Kolosser heißt es dies. Another, as God forgave you in Christ Jesus. Vergebt einander, wie Gott uns in Christus Jesus vergeben hat. Und wie hat er uns in Jesus Christus vergeben? He sent all your guilt away and he never allows it to come back. Er hat alle unsere Schuld weggeschickt und erlaubt es nicht mehr zurückzukommen. East is from the west, so far are your sins from you. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Und wisst ihr, wenn ihr den neuen Bund versteht und wie kraftvoll er ist, dann wird alles verändert sein. Never again will my sins stand between me and God. Und dann werden meine Sünde nie mehr zwischen mir und Gott stehen. Und wisst ihr wieso? Because of me. No. Und nicht wegen mir. God sent it away and will never allow it to come back. Sondern weil Gott sie weggeschickt hat und nie mehr erlauben wird, dass sie zurückkommen. Und das ist das vollbrachte Werk am Kreuz. Es ist vollbracht. The sins that you've committed can never come back because God has sent them away. Und die Sünde, die du begangen hast, kann nie mehr zurückkommen, weil Gott sie fortgeschickt hat. Und die Bibel sagt, dass wir genauso einander vergeben sollen. So the next step is to learn to forgive the way God forgave us in Christ. Also der nächste Schritt ist zu lernen, so zu vergeben, wie Gott uns vergibt. Reinhard. He never even asked me for forgiveness. Er hat aber nie um Vergebung gebeten. Reinhard. Not even sorry for what they did. Und es tut ihnen nicht mal leid, für was sie an mir angetan haben. Aber hört mir zu. Das ist sehr schockierend. God has already forgiven every single person in the entire world. Gott hat schon jeder einzelne Person in dieser Welt vergeben. Hast du das gewusst? Da ist, was die Bibel sagt. 2. Korinther 5. We have been reconciled with God. Wir sind versöhnt worden mit Gott. Schau mal. Nicht nur wir. Aber die ganze Welt. Also was bedeutet das? God has already forgiven every single person, even the worst sinner who hates God. Gott hat schon jede einzelne Person vergeben, sogar dem schlimmsten Sünder, der Gott hasst. So Reinhard. Mean that there will be, nobody will go to hell. Bedeutet das, dass keiner in die Hölle gehen wird? A universalist. Aber bist du ein Universalist geworden? Du glaubst wohl, dass jeder gerettet ist? Nein. Somebody. Wisst ihr wieso? Everybody accepted that forgiveness. Weil nicht jeder hat diese Vergebung akzeptiert, angenommen. God has to save people. That's unbiblically, that's not true, and that's against the new covenant. Und schaut, wir haben diese Idee, dass Gott die Leute noch retten muss, aber das ist nicht biblisch und das ist nicht im neuen Bund. God doesn't need to save anybody anymore. Gott muss keiner mehr erretten. People need to accept the salvation. Sondern die Leute müssen die Errettung annehmen, akzeptieren. Und es ist alles vollbracht. Er muss nichts mehr machen. Aber die Leute müssen annehmen, was gemacht worden ist. Nobody needs to get God to forgive them. Also keiner muss Gott dazu bringen, ihnen zu vergeben. Aber die Leute müssen diese Vergebung empfangen. Romans 5 is so powerful. Und für mich ist Römer 5 so etwas Kraftvolles. Im Römer 8 sagt es dies. His love towards us. Gott hat seine Liebe für uns demonstriert, while we were still sinners. Dass er seinen Sohn für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Weil, seht, Gott hat uns allen vergeben. But he will accept this forgiveness and they will try to justify themselves so they can't have the forgiveness. Aber leider werden nicht alle diese Vergebung annehmen und selber versuchen, gerecht zu werden und werden deshalb das nicht empfangen können. Act of grace. Und schaut, Vergebung ist ein Gnadenakt. Es ist ein unverdientes Geschenk. The very attitude that they don't deserve my forgiveness because they are not even sorry for what they did makes no sense for a Christian. Und diese Haltung, sie verdienen meine Vergebung nicht, weil es ihnen ja nicht mal leid tut, macht für einen Christen keinen Sinn. Mensch, errado para Christão. If you could earn or deserve forgiveness, yeah. I mean, how could we stand before God? Weil wenn du ja deine Vergebung verdienen müsstest, wie könntest du vor Gott stehen? Forgiveness is an act of grace that you freely give. Aber keiner muss diese Vergebung verdienen, weil es ein Gnadenakt ist, den wir gar nicht verdienen eigentlich. Aber als ich das verstanden habe, habe ich das gesagt. A blank check of forgiveness. Yes. Gott, ich unterschreibe einen leeren Scheck von Vergebung. Wenn irgendjemand mir etwas angetan hat, dann habe ich jetzt schon entschieden, dass ich ihm vergeben werde. Und das ist ein Gnadenakt. So, do people deserve forgiveness when given it to me? Of course they don't deserve it. Also verdienen es die Leute vergeben zu werden? Nein, sie verdienen es nicht. Neither did you deserve God's forgiveness, but he gave it to you. Aber du hast diese Vergebung auch nicht verdient und Gott hat sie dir doch gegeben. Und so vergeben wir. Also keiner verdient es, aber wir geben es. Es ist eine Entscheidung. Open some questions. Okay, Leute, wir werden die Fragen öffnen. Before we ask a question, also wenn wir heute zu den Fragen gehen, about the same subject. Wir werden dann weitermachen zum gleichen Thema das nächste Mal. Und jemand sagt, red über dein Tattoo. Okay, das werde ich machen. Hier, seht ihr das? Der Löwe und das Lamm. Und da steht, das Lamm, das geschlachtet wurde, ist der Löwe, der regieren wird. This has been a the lamb that was slain is the lion that will reign. Errado, gente. O cordeiro que foi imolado é o leão que vai reinar. This has been something in my heart for well decades. Und das ist schon seit Jahrzehnten auf meinem Herz gewesen. I'm gonna put it on my arm. Und schlussendlich habe ich entschieden, dass ich auf meinen Arm tätowieren werde. Und da ist das andere Tattoo. Jesus paid it all. Und dieses sagt, dass Jesus alles bezahlt hat. Nail-pierced hands of Jesus. Und da sind die durchgebohrten Hände von Jesus. Why? Wieso? Because I want to remind myself every day, Jesus, you paid it, it's finished, it's paid for, you did it, thank you. Weil ich mich jeden Tag daran erinnern möchte, Jesus, du hast alles bezahlt, du hast alles vollbracht, danke. In the morning I sit spending my time with Jesus, I look around and I said, you really did it, thank you. Und viele Male am Morgen, wenn ich meine Zeit mit Jesus verbringe, dann schaue ich auf diesen Arm und ich sage ihm, wow, du hast es vollbracht, danke. How do I release myself from this pain? We will continue to talk about this tomorrow. Also eine Frage zum Thema ist, wie kann ich mich von diesem Schmerz befreien, und wir werden dann weiterreden. Enter our life and we will continue to talk about this. Also im nächsten Live werden wir darüber reden. How do we know that we really forgive? We continue to talk about this. A gente vai continuar falando de perdão também. I promised people this week that I'm going to answer questions. Eu prometi. Und ich habe den Leuten versprochen, dass ich noch ein paar Fragen beantworten werde. People here to eat dinner. They're hungry. Und dann werde ich meine Leute hier zum Nachtessen mitnehmen. Die sind hungrig. Traveling since just after 10 o'clock in the morning. Weil wir sind unterwegs seit 10 Uhr morgens. We didn't stop anywhere for lunch, so the people here are going to eat. Und wir haben noch gar kein Mittagessen gehabt, und deshalb müssen die Leute jetzt essen gehen. Let's have some good questions. Okay, schauen wir mal die Fragen an. Das ist eine sehr gute Frage. Machen offene Wunden Krankheiten? Ja, sicher. Muito. Sehr viel. It's really not for the whole church. If you want to know the answer, is it disobedience not to follow the rule of the church? Ist es ungehorsam, wenn man nicht die Regeln der Gemeinde befolgt? Wenn ihr es wirklich wissen wollt, dann kommt an unser Seminar, das war schon vorbei, das Seminar von Gemeinde ohne Religion. Aber dieses Seminar ist schon vorbei. Okay. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou falar sobre isso no seminário agora em fevereiro. Você pode vir. Yeah, it's in my link. Vinícius! Vinícius! Estou no live! Obrigado! Sorry, people. Desculpa, gente. People are screaming up there that didn't know that we're live. Feliz, die Leute schreien da draußen, sie wussten nicht, dass wir ein Live machen. Here's the question. Here's the answer to this question. Okay, aber hier ist die Antwort für diese Frage, ob Wunden Krankheiten bereiten machen können. Ja, weil es gibt keinen unausgedrückten Schmerz. It doesn't exist. Das existiert nicht. Und was passiert dann? You have heart in your soul. Du hast da einen Schmerz in deinem Herz. You are carrying it with you. Und du trägst den überall mit dir rum. Aber es muss sich irgendwie ausdrücken können. Und viele Male drückt es sich durch Zwanghaftigkeit aus. Or it will express itself through physical sickness. Oder es drückt sich durch körperlichen Schmerz und Krankheiten aus. People say this. Und dann die religiösen Leute sagen, is punishing me with sickness because I have done this. Der Gott straft mich mit Krankheit, weil ich dies oder jenes gemacht habe. No. Nein. Is your body is simply reacting to your emotional pain with sickness. Die Realität ist, dass dein Körper ganz einfach auf deinen emotionalen Schmerz reagiert und sich ausdrückt. Weil Körper und Geist sind verbunden. So not every sickness has to be because of woundedness, but it can be. Also es ist nicht, dass jede Krankheit mit deinem Schmerz zu tun hat, aber es kann absolut sein. Also die nächste Frage. O que é temor a Deus? Also, was ist die Furcht des Herrn? got a very good question. Das ist eine sehr gute Frage. It's very interesting. In the original Greek, when the Bible tells the fear of God, Peter talks about it. Es ist sehr interessant. Im originalen Griechischen, wenn Petrus darüber redet, Greek word is the word where we get the word phobia from. Und dann ist das griechische Wort in der Bibel das Wort, wo wir das Wort Phobien herbekommen. Yeah. So this is a very, very strong word. Also das heißt, es ist ein sehr starkes Wort. A fear that we are scared of God. Aber es ist keine Angst, wo wir Angst vor Gott haben. Nós temos esse medo de Deus. But we are so deeply in love with him. Aber wir sind so sehr in ihn verliebt und leidenschaftlich für ihn. Fear inside of our hearts to displease him. Dass wir diese Furcht in unserem Herzen tragen, ihm nicht zu gefallen. Weil wir diese Intimität nicht zerstören wollen. Zum Beispiel. Ich bin jetzt schon 34 Jahre verheiratet. I'm afraid to do things that disturb intimacy between my wife, because that's a terrible thing. Und ich habe Angst, diese Intimität zwischen mir und meiner Frau zu zerstören, weil das ist immer ganz schlimm. I think, is this Danny? Ist das Danny, wo im deutschsprachigen Raum übersetzt? Ja, das ist sie. Wow, Danny, I want to meet you one day. Wow, Danny, ich möchte dich mal treffen. So much spread the things that God has given me in the German-speaking world. Thank you. Sie ist die, die im deutschsprachigen Raum mir so hilft, die Botschaft zu verteilen. Danke, Dani. Ich bin so gesegnet. Do I want intimacy between me and Debbie to be disturbed? Also möchte ich, dass diese Intimität zwischen mir und Debbie zerstört wird. Atrapalhada. And I'm not talking about sex. I'm talking about this deep heart-to-heart intimacy. Und ich rede hier nicht über Sex, sondern diese tiefe Intimität des Herzens. Never. Nein, sicher nicht, nie. I'm afraid to do things that will disturb this intimacy. Also ich habe eine Furcht davon, Dinge zu tun, die diese Intimität zerstören werden, weil ich sie einfach liebe. Und das ist die Furcht des Herrn. Hallo, Dani. It's late, go to bed. Es ist spät, geh ins Bett. Interessante. É possível que alguém não seja curado em função de uma ferida na alma? Yes. Ah, jemand hat gefragt, ganz interessante Frage, ist es möglich, dass jemand nicht geheilt wird, weil da ein Schmerz in der Seele ist? Ja, ganz genau, ganz sicher, das glaube ich. Genieße. Why? Por quê? Wieso? Because many, many years ago, God showed me something that is really, really interesting. Weil vor vielen Jahren hat Gott mir etwas gezeigt, was sehr interessant war. We were preaching the gospel and going on the streets praying for the sick. Wir waren auf der Straße und haben für die Leute gebetet und das Evangelium gepredigt. We're so I hope you're talking about Jesus, because he's the only pastor son that exists. Jemand einen Kommentar gemacht. Pastor, du bist gesegnet. Er sagt, ich bin kein Pastor. So we went to the street, prayed for the sick and had many miracles. Also wir gingen auf die Straße, haben für die Leute gebetet und hatten viele Wunder. Es passierten viele Wunder. I mean, many miracles. Muitos milagres. Viele Wunder. Healed, bones put together, a lot of stuff. Der Krebs war geheilt und die Knochen wurden wiederhergestellt. Ganz viele Dinge. Und dann hatten wir dieses wunderbare Pärchen in unserer Gemeinde. And then suddenly this woman, she began to develop this terrible pain in her shoulder. Und diese Frau da, die hat so einen Schmerz entwickelt in ihrer Schulter. She could hardly use it. She had this deep, deep pain. Und sie konnte ihn fast nicht mehr gebrauchen und hatte diesen großen Schmerz. Prayed for her. Und ich habe viele Male für sie gebetet. Und nichts passierte. Because miracles were normal for us. Und wie gesagt, Wunder waren normal für uns. So waren wir schockiert. Evangelist, a healing evangelist from England. Und da gab es ein Event mit einem Heilungsevangelist von England. About 1 hour away from where we were. Und er war in dieser Gemeinde etwa eine Stunde von dort, wo wir waren. Well, was at the beginning. Und unsere Gemeinde war klein, es war am Anfang. Vielleicht ungefähr 80 Leute. Why don't you drive there and go to this meeting? Und wir haben Leuten gesagt, wieso fährt ihr nicht dorthin und geht dann dieses Treffen? Und viele der Leute gingen dort. I stood in the very back by the door. Und ich war ganz hinten bei der Tür. Enjoying the things that were going on. Wir haben es einfach genossen, dort zu sein. Miracles, viele Wunder. Und der Herr sagte mir, Reinhard, schau genau hin. Serve cuidadosamente. I'm going to teach you a very important lesson. Ich werde dir eine ganz wichtige Lektion lernen. Probably about maybe 88, 89, long time ago. Und wir reden von den Jahren 88, 89, vor langer Zeit. Watch. Und der Herr sagte mir, schau. This healing evangelist from England didn't know anybody. Und dieser Heilungsevangelist von England kannte ja niemanden. Und er sagte, da ist jemand. The age of this woman. Er hatte das Alter der Frau beschrieben und wie sie aussah. Exactly her sickness in the arm. Und sogar was sie am Arm für eine Krankheit hatte. Was this lady from our church. Und die einzige Person, wo das zusammenpasste, war diese Frau von unserer Gemeinde. Und sie ging nach vorne. I'm teaching you a very important lesson. Und der Herr sagte, schau, ich werde dir eine ganz wichtige Lektion beibringen. Excited. Und ich war so begeistert. She will get healed. Ich dachte, wow, endlich wird sie geheilt werden. Und erinnert euch. Weil diese Frau wurde so beschrieben, wie es niemand wissen konnte. Und sie ging nach vorne und er hat sie berührt. The power of God knocked her down in an instant. Und die Kraft des Herrn ließ sie auf den Boden fallen. She was not healed. Aber als sie dann wieder aufstand, war sie immer noch nicht geheilt. Ela não havia sido curada. No matter what the healing evangelist did, she was not healed. Egal was dieser Heilungsevangelist getan hatte, sie wurde nicht geheilt. Und er war sehr verwirrt. Und er sagte ihr, sich hinzusetzen. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, wenn es zu Heilung kommt, don't put the emphasis on removing the symptoms. Put the emphasis on going to the root of the problem. Dann setze deinen Fokus nicht auf die Symptome, sondern geh zu den Wurzeln des Problems. Reason why this woman is sick and cannot receive her healing. Und da gibt es Gründe, wieso diese Frau krank ist und ihre Heilung nicht empfangen kann. She has a heart full of unforgiveness and bitterness because her sister cheated her inheritance and she's not willing to let it go. Ist, weil sie ein Herz voller Bitterkeit und Unvergebenheit hat, weil ihre Schwester sie um ihr Erbe betrogen hat und sie ist nicht bereit, das loszulassen. Perplex. Wow, ich war so perplex. So I went home and I talked to Debbie. Und so ging ich nach Hause und habe mit Debbie gesprochen. Und ich habe gesagt, Liebling, kannst du bitte mit ihr sprechen? Und der, der meine Frau kennt, weiß, was sie gesagt hat. Sie sagte nein. Weil Gott hat zu dir gesprochen und du musst mit ihr sprechen gehen. Und das habe ich dann gemacht. Angry, she said, what I do in my life is none of your business. They left the church in the end. Und sie wurde so zornig und sagte mir, was ich mit meinem privaten Leben mache, das geht dich gar nichts an. Und am Schluss haben sie die Gemeinde verlassen. Of your sickness is wound that you carry with you. Also wenn die Wurzel deiner Krankheit eine Wunde ist, die du in dir trägst, außer du gehst mit dieser Wunde um, wirst du nicht deine Heilung bekommen. Uma amiga que eu tinha como uma irmã. Sinto uma tristeza absurda. O que eu faço? Oh, that's very simple. I was betrayed. Ich wurde von einer Frau betrogen, die wie eine Schwester für mich war, und ich fühle so eine tiefe Traurigkeit. Was kann ich machen? Ist ganz einfach. You do exactly what God did to you. Du machst genau das, was Gott für dich getan hat. Du hast ihn betrogen. Sure. Você o traiu? God created you to live in a perfect intimate relationship with him and you sinned. Weil Gott hat dich erschaffen, dass du in einer perfekten Harmonie mit ihm leben würdest und du hast gesündigt und du hast dein Herz verletzt. Du hast ihn betrogen, verraten. He completely forgave you and he allowed you to make whatever choice you want to make. Und er hat dich weitergelebt, dir vergeben und dich freigelassen. You remember that you did the same thing to God that this woman did to you. Also erstens erinnere dich, dass du das gleiche zu Gott getan hast, was diese Frau dir angetan hat. See and think you're perfect. Sei kein Pharisäer und denke, dass du perfekt seist. And then you do what God did to you. Und dann machst du, was Gott mit dir gemacht hat. Du vergibst, du liebst und du lässt los. Und da so macht man es. So ist, wie Jesus uns gezeigt hat. Und so lernen wir, in der Freiheit zu leben. Okay, eine letzte Frage. Take Daniel to a great restaurant. I'm not going to tell you where it is, just in case somebody is in Natal and I'm going to go there and then Daniel gets upset. Und dann werde ich Daniel zum Nachtessen nehmen. Und depois eu vou levar Daniel pro restaurante e não vou falar para ninguém onde eu vou levar ele. Und ich werde niemandem sagen, in welches Restaurant, weil sonst ist auf einmal jemand in dieser Stadt und wird auch kommen. A última pergunta é... Und die letzte Frage. Parecer uma religião. Wie können wir von Jesus reden, ohne religiös zu erscheinen? In like a religion. How can without I talk about the appearance of... How can I talk Jesus without the appearance of religion? In fact, I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. Ich habe eine Frage für dich. About Jesus, and it looks like religion. Como que você pode falar de Jesus parecendo... Wie kannst du nur über Jesus reden und es sieht wie eine Religion aus? Denn das heißt, kennst du Jesus nicht? Weil Jesus konfrontierte nur zwei Dinge. Religion und Unglauben. Die Person, die am wenigsten religiös ist, die ich kenne, ist Jesus. Er ist die unreligiöseste Person der Welt. Jesus and there is any smell of religion, you don't even know Jesus. Also wenn du über Jesus redest und da nur ein kleiner Geruch von Religion ist, dann kennst du Jesus nicht. Thing that I think to do is shut your mouth, stop talking about Jesus and get to know him. Also ich denke, das erste, was du tun musst, ist stille sein, aufhören über Jesus zu reden und ihn kennenzulernen. Just get to know him. Einfach ihn kennenlernen. One week. Verbringe eine Woche. Nun komme nada. Ist nichts. Trink einfach Wasser. And say. Und sag. I'm spending one week fasting. Jesus, ich verbringe eine Woche am Fasten, weil ich möchte dich wirklich kennenlernen. So ich möchte dich einfach kennenlernen. Und dann verbringst du einige Stunden pro Tag und bist ruhig vor Jesus und sagst, kannst du dich bitte mir vorstellen? Offenbare dich mich. Und wenn du ihn dann kennenlernst, dann kannst du mit den Leuten über Jesus reden und dann wird das keine Religion mehr sein. Okay, wir werden weitermachen, das nächste Mal.